Ich habe den Aufnahme-Button gedrückt. Mal gucken, was passiert. Und wenn ich nur irgendwelche dummen Outtakes von Andy und vom Gérard habe. Dumme Outtakes, damit können wir immer dienen. Genau. Jetzt habe ich schon alles erzählt vorhin. Jetzt ja, nur noch das macht ja nichts. Das ist nicht so schlimm. Guten Abend. Guten Abend. Achtung, Ralf, wir nehmen auf. Das kann man gar nicht sehen hier. Ja, auf dem Handy nicht, ne? Ja, aber dem Premium-Hörer Nachtzug muss man das sagen. Der spricht ja nicht. Der spricht nur, wenn wir nicht aufnehmen. Ach so, deshalb hat er sofort das Mikro wieder ausgeschaltet. Ja, aber das ist okay so. Aha, okay. Ich hab gerade erzählt, dem Rikscha-Andi gerade erzählt, dass du den ganzen Tag Podcast hören kannst, Gérard, weil du in einer Polsterei-Firma arbeitest und ich war noch gar nicht so weit zu sagen, weil du dich mit deinen Nachbarn ja nicht unterhalten kannst, die können kein Deutsch, ne? War doch so, oder? Richtig, genau das ist es, ja. Ich habe bei mir auf der Arbeit halt nur Arbeitskollegen, die nicht meine Sprache sprechen und ich mich mit dem auch nicht unterhalten kann. Diesbezüglich habe ich mir dann immer nur meine Kopfhörer ins Ohr getan und habe dann Zeit, 8 Stunden Podcast zu hören. Da kann man echt neidisch werden, Alter. Ich in meinem Job habe gerade gesagt, ich kann das nicht und Andi kann auch nicht mehr, der ist auch verhindert. Ja, ich konnte, also ich habe, sage ich mal, bis letztes Jahr Dezember habe ich durchschnittlich so pro Tag zwischen 4 und 6 Stunden gehört. Also so viel Zeit hatte ich dann auch schon. Aber wie gesagt, jetzt geht das nicht mehr. Jetzt komme ich vielleicht noch auf 1 Stunde auf der Arbeit. Und so wie heute, da habe ich nämlich meine Kopfhörer vergessen, dann gar nicht. Ja, die Tage habe ich natürlich auch, wo ich einfach dämlicherweise meine Kopfhörer vergessen. Seitdem ich mir die Bluetooth-Kopfhörer gekauft habe, habe ich noch eher das Problem, dass mir der Akku leer geht und ich einfach nicht denke, die abends aufzuladen. Ja, kannst du dir nicht einfach, was weiß ich, Ersatzkopfhörer in Spind packen? Oder habt ihr keine Spinde bei euch? Ich weiß ja nicht. Ja, doch, könnte ich schon, aber ich habe mich so an die Bluetooth-Kopfhörer gewöhnt und ich habe mir die mal damals geholt, weil ich überall mit dem Kabel hängen bleibe. Und dann reiße ich mir alle 2 Wochen, habe ich mir mindestens schon den 3. Kopfhörersatz kaputt gerissen. Das ist also natürlich ärgerlich. Was hast du für Bluetooth-Kopfhörer? So richtig fette oder in-ears? Ich habe mir von Shika MPOW oder wie die Firma auch immer heißt, habe ich mir welche geholt. Bei Amazon. Haben die gekostet, ich glaube, 20 Euro. Okay. Also ich find die gut. Die tragen sich gut. Die haben knapp so 8 Stunden Laufzeit, kriege ich schon hin. Okay. Reichweite ist auch ganz gut, muss ich sagen. Und was haben die für, also wie werden die ins Ohr eingelegt? Ich hatte nämlich vorhin mit Hatti besprochen, weil ich bin Postbote, ne? Und ich will natürlich was vom Straßenverkehr mitkriegen. Und ich habe seinerzeit verschiedene Kopfhörer ausprobiert und festgestellt, dass die einzigen, die funktionieren, praktisch die sind, die diese Apple-Form haben, wie die Apple-Kopfhörer. Weil die im Ohr praktisch nur so reinliegen und du dann trotzdem noch die Umgebungsgeräusche mitbekommst. Also gerade wenn du Podcast hörst sowieso, bei Musik ist es etwas schwieriger, weil die Musik ja die ganze Zeit läuft. Aber bei Podcast oder Hörbüchern höre ich alles. Also ich höre Autos, ich höre, wenn mich jemand anspricht und so weiter. Ne? Okay, deshalb habe ich mit denen nicht. Nee. Sind das so mit diesen Gummifropfen, die du so reinsteckst? Genau. Ja, ne, die kann genau. Ich vergessen, das geht. Habe ich auch gemerkt, wenn ich joggen gehe abends, dann habe ich dann auch schon gemerkt, Heidewitzka, also für Straßenverkehr ist das nicht wirklich geeignet. Ja. Wenn du mal noch so alte Kopfhörer hast, die praktisch nur so eingelegt werden, ohne so einen Gummipfropfen sind, probier das mal aus. Da wirst du sehen, dass das, also die kann man auch zum Fahrradfahren oder so durchaus nehmen. Wie gesagt, man darf nur eben keine Musik hören. Und eben nicht zu laut machen, dann funktioniert das. Zum Fahrradfahren. Nur wenn du zum Fahrrad fährst, kannst du hören. Zum Fahrradfahren. Ja, dann kauf dir doch die vom Bluetooth von Apple hier, die für 180 Euro die Stäbchen, die du ins Ohr schieben kannst. Ja, ist genau. Ja, würde ich ja gerne, aber die gibt's noch nicht. Oder gibt's die mittlerweile? Doch, die gibt's. Letztes Mal, wo ich gefragt habe, gab's die noch nicht. Doch, die gibt's mittlerweile. Ich habe schon einige gesehen, die schon haben auf Fotos. Aber ich finde einfach 180 Euro für Kopfhörer finde ich einfach, nee. Ist mir doch zu viel. Wenn ihr uns zweimal hört, das liegt an Andi, der hat das Handy an. Ich höre mich manchmal bei Andi nochmal mit, du dich auch, ne, Gerard? Ja. Das ist nicht schlimm. Ist gut, alles ist nicht schlimm. Ja, das ist wahrscheinlich, wenn ich dann dauerhaft den Sendeknopf drücke, dann lasse ich den mal zwischendurch los, wenn ich nicht quatsche. Das macht Sinn, ja. Dann hören wir uns auch nicht. hast du die aktuelle Folge von Kai gehört, von Planet Kai? Nein. Gerard? Oh Gott, welche war das? War das die mit den Dildo-Kings, Dildo-Mädels oder welche war das? Ich glaube, das war die, ja. Nee, also ich habe mich ja gar nicht mit dieser ganzen Materie mal befasst oder so. Dieses Amazon Echo kannte ich ja gar nicht. Das ist ja voll das geile Ding. Alter, das ist genau das, was ich brauche. Aber wofür? Ich habe mich wirklich gefragt, wofür brauche ich das? Also erstmal kauft man sich nicht den Amazon Echo, der kostet mich 180 Euro. Man kauft sich nämlich den Amazon Echo Dot. Der kostet mich nur 60 Euro. Da ist ein kleiner Lautsprecher drin und ein Klinke dran, da kannst du eigene Lautsprecher anschließen, weil sowas hat jeder zu Hause umherfliegen. Ja, Bluetooth-Lautsprecher kannst du auch anschließen, glaube ich, habe ich gehört. Ja, und das ist nämlich total, also was ich halt total geil finde, ist halt, dass das Ding auf Sprache reagiert. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt gerne, ach, was weiß ich, Rod Stewart von Amazon Music hören, dann sucht er mir Amazon Music Rod Stewart raus. Das finde ich total geil. Also im Endeffekt der gleiche wie Siri. So ja, aber... Ich kann sagen, das gibt bei Apple Music auch. Ja, aber ich nutze Apple Music halt nicht. Und Amazon hat halt auch den Vorteil, es nutzt halt auch dieses TuneIn. Und TuneIn ist so ein freies Radiosender-Tool. Ne? Das finde ich halt total cool. Okay. Also ich denke mal, wenn man eh Amazon-Kunde ist, dann kann sich das vielleicht rentieren, aber das ist alles so eine Sache. Ich weiß, ich persönlich brauche es nicht. Ne? Ich brauche hier kein Gerät, wenn ich sage, mach Musik an, dass mir dann das Lied raussucht unbedingt. Also ist zwar eine coole Sache, ja, finde ich, aber für die Anwendungsbereiche, wo das, glaube ich, die meisten Leute für brauchen, ist reine Spielerei. Wie viele andere technische Sachen. Wenn du Zeit hast, kannst du bitte mal unten den Link von deinen Kopfhörern reinschmeißen. Dann kann ich, falls wir diese Aufnahme verwerten, Klaus für die Shownotes das da reinklatschen. Ich guck's mir an, wenn's da ist. Und ja, es ist halt irgendwie ein nettes Gimmick, weil wir haben bei uns in der Küche haben wir so ein kleines, das ist ein Radiowecker, fällt mir gerade an. Wir haben Radiowecker in der Küche stehen. Ja, wenn du so nebenbei so ein bisschen Frühstücks oder Mittag kochst oder so, dann läuft halt immer das Radio, aber immer beschissener Empfang und dann halt auch immer ja schlechte Musik und kannst halt nur so die Standard Sender hören, die da halt über diese, wie heißt das, Wurfantenne? Also heißt das, ne? Was? Wurfantenne? Na, da hängt doch so ein Stromkabel hinten da, so ein Ach, Kabel. Du meinst dieses lasso-ähnliche Teil, aber ich glaube, das heißt Wurfantenne. Ja, ich glaube auch, dass das so heißt. Das ist die Wurflasso-Antenne. Was weiß ich, Wurflasso. Hi. Hallo. Und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ja. Ich habe das jetzt erstmal, das heißt bestellt. Ich habe das ja erst gar nicht verstanden, Kai. Du wirst ja erstmal auf so eine Liste gesetzt und irgendwann kriegst du eine E-Mail, dann darfst du es bestellen. Du kannst ja nicht einfach sagen. Das ist auch geil, ne? Ich kriege eine E-Mail. Sie können es auf alle Fälle bestellen. Sie sind da ganz sicher mit drin, aber das kann ein paar Wochen dauern. Wieso dauert das so lange bei diesem Amazon Echo, dass ich da so lange drauf warten muss, dass ich das Ding bestellen kann? Ja, vielleicht wollen die von vornherein schon sagen, so, wir geben erstmal so weit raus, bis wir die Teile auch haben. Dass ich nicht dachte, so, jetzt bringe ich was Neues auf den Markt und wollen 2 Millionen Leute wollen haben, wir haben aber nur 100.000 auf Lager. So ungefähr. Könnte ich mir vorstellen. Ja, aber sonst sehe ich da auch keinen Sinn drin. Aber mit so einer Shop-Software kann man doch einpflegen 100.000 und wenn gekauft wird, dann steht da momentan nicht lieferbar, oder? Geht doch eigentlich in jeder Shop-Software. Ja, wahrscheinlich schon. Was würdest du dir da kaufen? Amazon Echo, ach jetzt, ich habe mich schon gewundert. Oh. Marc, hast du immer noch kein Mikro, kein vernünftiges? Das ist immer, ich erschrecke mich jedes Mal. Ich finde das einfach als Spielerei. Guck mal, ich habe das am Fernseher auch. Ich kann mal im Fernsehen, kann ich auf Knopfdruck sagen oder mittlerweile auch per Sprachsteuerung einfach sagen so, mach YouTube auf, mach mir das und das Lied. Geht alles wunderbar. Und ich glaube, ich habe es wirklich nur mal zum Ausprobieren gebraucht. Also wirklich, das ist selten, dass ich jetzt sage so, oh, ich habe jetzt Lust auf Musik, ne, weil entweder habe ich es mit Spotify sowieso auf dem Handy, wenn ich unterwegs bin und zu Hause höre ich das kaum. Marc, was wolltest du sagen? Ich habe dich gerade unterbrochen. Ich meinte, was wolltest du da bestellen? Ich habe mir dieses Amazon Echo bestellt. Was ist das? Das ist, ja, wie soll ich denn das erklären? Das sieht eigentlich aus wie so ein kleiner Lautsprecher und das Ding funktioniert ähnlich wie Siri. Das Ding heißt Alexa und ich kann dem zurufen. Das greift auf zum Beispiel auf Amazon Music zu. Auf Spotify greift es zu, kannst du halt Musik hören, Radiosender kannst du hören, dann kann es diverse, oh Gott, hilf mir mal, Gerard, irgendwelche Smart-Sachen zu Hause bedienen. Es gibt Firmen, da kannst du ihm sagen, mach's Rollo runter, stell die Heizung höher. Jo, das gibt's. Ich glaube, du kannst, habe ich jetzt gar nicht mehr, hast du schon bei Amazon bestellen, kannst du auch damit irgendwie, ne? Du kannst auch bei Amazon bestellen. Das habe ich gelesen. Du musst dann aber noch einen PIN dazu machen. Nicht, dass du aus Versehen irgendwie sagst, so, ich möchte jetzt gerne, was weiß ich, 200 Kilo Lakritz. 200 Kilo Lakritze bestellen. Dann musst du halt noch ganz kurz sagen, viermal die Null. Oder irgend sowas, keine Ahnung. Jetzt stell dir mal vor, du bist hier am Überlegen, was du dir alles bestellen könntest. Du sprichst das laut aus und der reagiert da drauf und du hast hier, weiß ich nicht, wie viele Sachen auf einmal vor der Tür stehen. Ja, wenn das ist. Passwort nicht hättest. Ja, das sind viele Sachen. Also ich weiß, ich war ja nebenbei so ein bisschen Rettungsdienst mal und so und da ging, ich weiß gar nicht, wir wollten irgendwie über Amazon, wollten wir irgendwas gucken bei uns in der Rettungswache und da ist von dem einen der Account da und der war auch zufällig da und der sagte, oh Mist, ich habe ja gar nicht das bei Amazon eingestellt, dass ich da noch so ein, da kannst du irgendwie einstellen, dass du noch einen Sicherheitscode oder irgendwas eingibst. Dass du nicht aus Versehen irgendeine Serie kaufst, die du gar nicht kaufen willst. Weil es gibt ja Serien bei Amazon, da musst du ja, was weiß ich, 2,99 für eine Folge bezahlen. Ja, ruckzuck klickst du drauf, zack, hast du gekauft. Da musst du dann halt immer so einen Bestätigungscode einstellen. Das musst du aber online, musst du das erstmal einrichten. Und das geht auch, glaube ich, online für Bestellungen. Das kannst du, glaube ich, auch einstellen, dass du, bevor du abschickst, auf Bestätigen, dass du vorher nochmal irgendwie so einen Code eingibst. Meine ich, das geht, also, glaube ich, auch. Nicht dieses Click-and-Buy-System, diese gelben Button, die daneben stehen, direkt mit einem Klick und du hast es schon. Mal gesehen. Aber ich kenne mich so mit Amazon noch nicht so wirklich aus. Ich gucke da zwischendurch mal rein, aber wenn ich wirklich was zu bestellen habe, fahre ich zu Papa. Ja, der Nachtzug schreibt gerade in den Chat rein, Alexa, bitte bestell mir eine Puppenstube und Kekse. dann fragt er, was für Kekse? Oh, was für Kekse? Große, kleine, runde, eckige. Puppenstube und Kekse, ja. Mensch, haben wir schon mal einen Folgentitel, den merkt man schon mal. Puppenstube und Kekse. Ja, ich lasse mich überraschen, ich freue mich da drauf. Ich habe es auch schon öfter mal erzählt, ich bin für irgendwelche technischen Spielereien bin ich immer zu haben. Wenn es nichts taucht, ja, dann taucht es nicht oder so. Ja, ich denke schon, dass man das versuchen wird. Ich denke auch, weil so, ich bin ja auch so, dass ich so technischen Kram, der neu rauskommt, probiere ich auch gerne aus. Ich glaube auch, wenn ich Amazon-Kunde wäre, ich würde mich auch darüber bemühen, ob ich nicht einkriege. Ob ich ihn wirklich nachher brauche, sei mal dahingestellt, aber. Der Nachtzug schreibt es gerade rein, das ist in den USA passiert, da hat eine 6-Jährige Puppenstube und Kekse bestellt. Also Andi, pass auf, wenn jetzt deine Tochter rauskommt, du hast so eine Alexa zu Hause. Amazon. Ich habe das alles mit Codewörtern und Passwörtern gesichert. Die Kinder können nichts bestellen. Aber hilf mir mal, hast du gerade gesagt, wenn ich Amazon-Kunde wäre, Gerard? Bist du kein Amazon-Kunde? Ich habe zwar nein, ich hatte mal ein Konto, aber ganz ehrlich, ich bestelle so wenig, ich gucke keine Serien. Brauche ich nicht für das bisschen, was ich das brauche? Aber was machst du denn, wenn du im Internet was bestellst? Bestellst du bei Neckermann oder was? Nein, ich sehe das nur einfach nicht ein, weil Sachen, die ich kaum brauche, also wirklich, wenn ich bei Amazon bestelle, dann ist das zweimal im Jahr. Dafür muss ich da nicht unbedingt mich komplett preisgeben mit Nummer und Adresse und hast nicht gesehen, das ist mir irgendwann zu blöd geworden. Und meine Nachbarin hat einen Account, die hat Prime, wenn ich was zu bestellen habe, ist das über die halt da. Oder ich fahre zu mal, oder ich sag meinem Vater Bescheid, bestell mir das und dann ist gut. So, die wohnen, ja, sind nur ein Haus entfernt, von daher. Hast du meine aktuelle Folge schon gehört? Ja, halb durch. Ich habe es heute auf der Arbeit nicht mehr ganz zu Ende geschafft. Ja. Musste mich ja auch da auf der Seite, auf dieser Mac-Update. Die wollten ja auch, dass du dich nackig machst da. Alter, ja, da habe ich mittlerweile keine Lust mehr drauf. Ne? Also ich will einen Audio-Codec runterladen und muss mich registrieren. Was stimmt denn mit euch nicht? Ja, das verstehe ich allerdings auch nicht so wirklich. Aber das ist ja mittlerweile überall. Ich bin auch kein Freund von diesen ganzen Payback-Karten oder Paypal, wie heißt, nee, nicht Paypal, diese Payback-Karten da und den ganzen Mist. Warum? Ich meine, okay, wenn ich mit EC-Karte bezahle, wissen sie eh, wo ich war. Ne? Aber ich weiß gar nicht, also gibt's nicht auch so Online-Kreditkarten, wo du einfach sagst, ich kaufe mir so eine Kreditkarte und die lade ich dann mit meinem Konto einfach auf, sage so 50 Euro drauf und bezahle dann. Das gibt's doch auch, ne? So Wegwerf-Kreditkarten, so. Das gibt's doch, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Ich weiß, beim Google Store kannst du das machen. Da kannst du so eine virtuelle Kreditkarte machen, das weiß ich. Ja, beim Google Store, da kannst du dir einfach so eine Einkaufskarte kaufen bei irgendeinem Discounter. Aber was weiß ich, wenn du dich jetzt auf irgendeiner, also Gérard, wir beide so als Männer, wenn wir uns jetzt auf so einer Pornoseite anmelden wollen und wollen das jetzt nicht preisgeben, unsere ganzen Daten, dann wäre doch so eine Wegwerfkreditkarte super. Jetzt spreche ich mit Gérard und jetzt haut er einfach ab. Ach nee, jetzt ist er wieder. Da bin ich wieder. Nee, so eine Wegwerf. Ich meine, ich finde diese. Mittlerweile muss ich wirklich sagen, ich habe keine Kreditkarte. Hier nicht Wegwerfkarte, erstmal Pornoseite. Soll ich dir auch noch links unten reinschieben oder kennst du selber welche? Oh, links unten reinschieben. Ah ja, hier unten in den Teamspeak-Chat. Das ist wie bei mir, da bist du wahrscheinlich noch gar nicht, ne? Bist du Klaus, schneid das nicht raus. Bist du schon beim warmen Bodo und durchs Hintertürchen? Bist du da schon mal beim Podcast? Da habe ich auch welche gerissen. Der warme Bodo. Klaus schneidet gar nichts raus, er kriegt das von mir so, zack, fertig, mach mal. Ja, nee, nicht, dass er da draus schneidet und woanders drin verwurschtelt, du weißt ja, wie er ist. Das darf er ja gar nicht, der muss ja erstmal vorher fragen. Genau, sagen, ja, stimmt, der muss ja vorher fragen, ja. Der muss erstmal sagen, Gérard, es ist richtig, dass du dir eine Online-Kreditkarte reserviert hast, um dir Pornofilme runterzuladen und dann musst du sagen, ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig und das darf gegen mich verwendet werden. Nee, das ist auch mit diesen Kreditkarten. Ich habe das mal vor Jahren gehabt, wo wir umgezogen sind. Da wollte ich mir bei Sixt oder bei Europcar oder was ein Auto mieten. Alles kein Problem. Nur Vorreservierung, nur mit Kreditkarte. Ja, welche 18-Jährige hat eine Kreditkarte? Also ich nicht. Ich habe auch bis heute noch keine. Ne? Und es geht mittlerweile wirklich ziemlich viel nur noch über Kreditkarten. Und ich weiß gar nicht, ist Sixt ein deutsches Unternehmen oder ist es ein amerikanisches Unternehmen? Oh, weil in Amerika bist du ja nichts, wenn du keine Kreditkarte hast und wenn du keinen eigenen Psychiater hast. Also in Amerika brauchst du einen Psychiater und du brauchst eine Kreditkarte. Sonst bist du da nichts. Ja, das ist aber, da finde ich diese Payback-Kreditkarten quasi, weißt du, wo du diese aufladbaren Kreditkarten. Ja, das meine ich ja, diese Wegwerf-Online-Dinger, das meine ich ja. Die hat mein Nachbar sich auch geholt, weil mein Nachbar, der hat mal eine Kanada-Reise gemacht und da musstest du auch mit Kreditkarte. Der hat sich vorsorglich bei einer mitgenommen und sagte, es war gut, weil da geht nichts ohne Kreditkarte, sagt er. Selbst im Supermarkt eine Dose Cola für umgerechnet, weiß ich nicht, 90 Cent oder so, muss ich mit Kreditkarte bezahlen. Ah, okay. Nachtzug schreibt gerade in den Chat rein, Six ist aus München, aber hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn die jetzt einfach sagen, Kredit. Ja, aber gut, das schwappt halt von den USA immer weiter rüber, ne? Dass die halt auf dieses Kreditkartengedöns sind oder so. Ich muss mich mal mit diesem Payback mal auseinandersetzen, weil dann würde ich mir auch so eine Payback-Karte mal holen und würde das halt einfach nicht mit meiner Kreditkarte so großartig belasten. Marc, hast du eine Kreditkarte? Bist du leise? Nö, habe ich nicht. Mit diesem Payback-Ding, das hört sich gar nicht mal so verkehrt an. Ja, das ist halt, also ich weiß nicht, also ich, das ist halt so ein aufladbares Ding, ne? Weißt du, da sagst du, was weiß ich, machst 50 Euro drauf und wenn du irgendwas kaufen willst, was weiß ich, wenn du dich jetzt auf so einer Pornoseite anmelden willst und dann die ist leer, dann siehst du die Pornofilme halt, dann ziehen die sich halt nicht aus oder so, dann sind sie nicht nackt. Ist der Schlüpper noch an. Da kommt der typische schwarze Balken. Ja, sie kriegen nur die Low-Budget-Version. Tut uns genau. Leid. Geld alle. Dann gehst du von Hardcore-Porno auf DSF nach 12 Uhr. Ja, oder Back to the 80s, Eis am Stiel. Oh ja, auch nicht schlecht. Kam meine Frau letztens an, sagte sie, ich möchte mal wieder Eis am Stiel gucken. Ich, Alter, was stimmt denn mit dir nicht? Ja, aber haben wir alle früher geguckt, Eis am Stiel. Ja. Obwohl du, der du auch, ne? Wie alt bist du? 23 bist du, ne, Gerard? Ich bin 33. Ach, sag ich doch. Nee, ich weiß auch gar nicht genau, wann die Filme rauskamen, wenn ich ehrlich bin. Ich war wahrscheinlich schon lange noch vor meiner Zeit, wo ich das eigentlich. Ich glaube, der erste Ende der 70er. Der erste kam Ende der 70er. Trotzdem war das immer noch so was, wo auch bei mir in der Jugend, sag ich mal, so mit 13, 14, wo die Filme immer noch liefen, ne? In Dauerschleife irgendwo, ne? Das ist so wie mittlerweile Police Academy. Guck mal, wie alt ist dieser Film schon? Und im Endeffekt kannst du die, glaube ich, jede Woche auf Gabel 1 mindestens einmal gucken. Oh, das ist aber auch ein Niveau, das gucke ich nicht mehr. Weißt du, so Michael Winslow immer. Ja, aber früher war das cool. Ja, wir fanden das geil. Wir hatten ja auch nichts anderes früher. Ne? Ich weiß gar nicht, ich habe mich letztens auch mit irgendeinem unterhalten. Ich will mir mal den Spaß machen. Ich will mich irgendwann mal bei Amazon und bei Netflix hinsetzen und ich will so alte Klassiker aus den 80ern gucken. Das ist gar nicht so einfach. Also bei Amazon kannst du die alle gucken, die kosten aber alle Geld. Ich wollte solche Sachen gucken wie hier Stallone, City Cobra oder Schwarzenegger, Phantomkommando. Das kostet alles Geld. Kostet alles Geld. Das ist ja blöd. Ja, das Einzige, was ich letztens geguckt habe, war Ferris macht blau. Boah, Ferris macht blau, auch nicht schlecht. Was ein geiler Film. Ja, der ist geil, aber was war denn noch so? Lisa, der helle Wahnsinn, total geil. Ich backe mir eine Frau, total geil, aber kostet Geld bei Amazon. Ich meine, die haben alle die ganzen Filme, du kannst sie alle angucken, aber kosten alle, glaube ich, 2,99 diese Klassiker. Oder wie hieß er? Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Oh, der ist aber auch schon, der ist aber auch ganz, ganz cool. Ja, oder Aliens oder Die Fliege, boah, geil. Die Fliege. Ja, mit Jeff Goldblum. Unbelievable. Ja, kostet halt alles Geld. Aber ja, egal. Ich setze mir solche Sachen immer auf die Wunschliste oder Watchlist. Und ja. Dann gucke ich zwischendurch mal. Ab und zu sind die dann ja mal bei Prime drin für ein paar Wochen oder so und dann sind sie wieder weg. So mache ich das immer. Wenn die dann gerade zu gucken sind, dann schauen. Ach so, wenn du so eine Wunschliste hast und der Film ist kostenlos, dann kriegst du eine Mail oder was? Oder kriegst du eine Nachricht? Nein, du musst zwischendurch da mal reingucken. Ich weiß nicht, ob man das einstellen kann, ob man dann irgendwie eine Nachricht kriegt, wenn die kostenlos zur Verfügung stehen. Weiß ich nicht, müsste ich mal schauen. Ja. Also die alten Filme, also ich möchte die einfach mal gucken. Also ich hatte einen Kumpel, ich weiß gar nicht, ich glaube schon mal einen Kumpel, den seine Eltern hatten eine Videothek. Und bei den Videotheken war es dann halt immer so, die haben 4 Wochen, bevor die Filme in die Videothek gekommen sind, haben die immer so eine Pressekopie bekommen. Dann konntest du dir als Videothekenbesitzer, konntest du dir die Filme angucken und konntest dann entscheiden, wie viele Filme du bestellst. Das war natürlich auch so richtige Klassiker. So, ich kann mich noch erinnern, damals so Crocodile Dundee. Wir waren im Kino und dann, oh, da kommt auf Video, geil, Crocodile Dundee. Und das ist ja doch kein Messer, das ist ein Messer. Ja, aber solche Sachen, und dann ruft mein Kunde an und sagt, Alter, du musst mit deinem Videorekorder vorbeikommen, wir müssen Kopie machen und so. Und dann, wir hatten dann auch irgendwie den Kopierschutz damals irgendwie ausgehebelt, irgendwie, keine Ahnung, mit Skatstecker und und ich hatte dann zu Hause Crocodile Dundee und ich wusste, ey, der kommt erst in 3 Wochen in die Videothek. Und ich hatte den schon. Und das waren, ja, was weiß ich, Phantomkommando oder hier Prinz aus Zamunda, diese ganzen 80er-Jahre-Dinger, Eddie Murphy hier, Beverly Hills Cup. Ich hab die alle vorher gehabt. Oder hier Stallone, Over the Top hier mit den Armen drücken. Alter, das war so geil. Ich will die einfach mal wieder sehen. Auch wenn sie assig scheiße sind. Guten Abend. Oh, wir haben Zuwachs. Herr Obi-Wan, wenn Sie sprechen, wir nehmen auf. Diese Aufnahme wird eventuell online erscheinen. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Ja, ich sehe das. Alles okay. Dann ist ja gut. Hi, grüß dich. Das ist total lustig. Der Obi-Wan wird mir jetzt helfen. Ich musste lachen. Ich habe heute Morgen, ich glaube heute oder was, gestern Morgen, Sat.1 Frühstücksfernsehen gesehen. Und da ging es darum, es gibt ja so die Weinkönigin, die Kirschkönigin oder so. Und es gibt bei euch irgendwie so eine Fischkarpfenkönigin, Prinzessin da oben aus Peis. Hey, ja, die gibt's. Wie heißt das? Ich hab. Oh. Gérard, alles gut. Da ist der Hund verrückt. Ich habe nur Peits gehört. Ich dachte, da kommt doch der Obi und der Palk her. Irgendwas, ja, ja, genau. irgendwie so eine Fischkarpfen. Nee, was habt ihr da oben? Karpfen? Nee, was ist denn das für ein Karpfen. Ein Karpfen, ne? Und da gibt's irgendwie Karpfenkönigin. Wie heißt die denn? Peits Fischkönigin? Wie heißt die denn? Das musst du jetzt wissen als Eingeborener da. Nee, dass es da immer so eine schöne Rolle gibt, die gewählt wird. Aber du hast mir jetzt auf dem kalten Fuß. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Peitzer, heißt. Peitzer Karpfen. Die Teichnixe ist das. Die Teichnixe, da musste ich echt schmunzeln, was es nicht alles gibt, ne? Ja, in den Peitzer Teichen muss ja die Teichnixe her, ne? Die Teichnixe, da denke ich gerade dran, wie Bob an seinem Karpfenteich sitzt. Bob, die Teichnixe. Sind da wirklich so viele Viecher drinne? Also ich war sehr, sehr erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab den Teich ja noch nie vorgesehen, habe mir auch nicht so groß vorgestellt. Nur als er sagte, ja, so 200 Karpfen. Ja, der ist ja vegan, ja, aber, ne? Der isst ja, die aber doch Ja, Problem nicht. Ist, die 200 Karpfen müssen raus. Also nicht, dass da nur 200 Karpfen drin sind, sondern 200 könnten locker raus. Und der ist immer noch gefüllt. Das heißt, Bob, eine Ernährung umstellen. Das ist wirklich, also für meine, ich waren, ich glaube, 80 Meter mal 90 Meter oder 70 mal 80, irgendwie sowas. Also wirklich schon ein richtiger Angelteich. Das ist schon. Oh, jetzt hier, ich ganz offiziell jetzt hier, die 11. Peitzer Teichnixe Jennifer Fibo zum Anfischen, dem traditionellen Auftakt des 63. Fischerfestes am Freitagabend in Peitz übernahm Jennifer Fibo das Amt als 11. Peitzer Teichnixe. Der Wassermann persönlich hatte bereits zum 4. Mal seine Tochter mit dem Kahn zur Krönung gefahren. Alexander Malk, unsere 10. Teichnixe, übergab die Muschelkrone und die Schärpe an die 19-jährige Peitzerin, welche jetzt bis August 2018 das Amt der Teichnixe ausüben wird. Das ist nur 2016 gewesen, das heißt also 2 Jahre habt ihr da jetzt immer so eine amtierende Teichnixe, ne? Tja. Ich dachte immer jährlich. Ja, stimmt, 18 wieder ist es. So, ich bin weg. Andi, mach's gut. Ja, tschüss. Ciao. Aber dieses Fest ist jährlich. Warst du da schon mal? Fischerfest sind wir jedes Jahr, ja. Ah, okay. Das heißt, ja, dann bewirb dich doch mal. 2018, Urbiwan, die Teichnixe von Peitz. Oh, die wählen mich alle ab. Ich komme auch dir die Krone, die Muschelkrone aufsetzen. Das ist ein Grund herzukommen, ne, Gérard? Ja, dann bringe ich noch meinen neu erworbenen Räucherofen mit. Da gucken wir mal. Hast du den im Auto mitgenommen? Ist das so ein kleines Ding oder musst du da nochmal hinfahren? Nein, wir haben den direkt mitgenommen. Der ist jetzt nicht so groß, sag ich mal. Also für einen normalen Haushalt tut der aber. Also, das ist so ein Einsteigermodell, denke ich mal. Von der Größe her. Hast du einen Stahlschrank oder? Nee, das ist mehr so eine Tonne sieht das aus. Also, eine Räuchertonne sozusagen. Das ist rund, das ist nicht eckig oder sonst irgendwas. Aber wir haben mal so im Internet geguckt, muss schon eine sehr gute Marke sein. Ich kenne mich damit ja nicht aus, aber von den Preisen her muss ich sagen, boah. Okay. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Da war dann so ein Starter-Set, sag ich mal. Da war dieser Räucherofen, den kann man auch als Grill benutzen, wenn man sich da noch so ein Zusatzteil verkauft. Und dann war da so Räuchermehl mit drin und sowas. Meine Frau war schon auf der Rückfahrt am gucken, für welches Fleisch, welches Mehl und Holz am besten geeignet ist und Im Endeffekt ist schon eine Kunst, ne? Ich dachte, es wird immer alles auf Buche gemacht. Nee, das ist also, ich persönlich habe mich da noch nicht so mit beschäftigt, aber meine Frau schon. Also ob du nun Schinken machst oder Fisch machst, das ist schon, und was du für Fisch machst, da gibt's wirklich verschiedene Hölzer für. Ach so, das ist nicht nur für Fisch zum Räuchern. Ich hatte das so verstanden, das war nur zum Fischräuchern. Nee, da kannst du auch Schinken mit räuchern, da kannst du, ja im Endeffekt alles mit räuchern. Wie hat Käse, das schon gesagt, jetzt ist Tofu. Die Zeit für Käse. Na, oder Tofu räuchern. Oder Gemüse oder sowas. Aber wir hatten es im ersten Moment, wir essen hier gerne, kennt ihr diese Mettknacker im Endeffekt. Diese Knackerwürstchen im Endeffekt. Diese Mettenten oder wie so. Ja, genau, diese Mettenten. Ja. Die haben wir unheimlich gerne. Ne? Und da haben wir vielleicht ein bisschen probieren, ob man die auch nicht selber machen kann oder selber räuchern kann. Ja, dann musst du ja erstmal die Rohwurst haben. Also ich hätte jetzt einfach gesagt, ja, Mettenten, ja, roh, die sind ja auch eigentlich, sind die nicht schon roh? Dass du die dann sind schon geräuchert, ne? Ach so, ja gut, aber du kannst ja jetzt, sage ich mal, Rauchenten holen. Die sind ja, die gibt's ja, ich hätte mal gesagt, nüchtern und fertig. einmal Rauchenten. Ja, diese Mettwurst, Diese Mettwurst gibt es aber, glaube ich, auch roh, ne? Da kannst du als Bratwurst braten, die kann man sich auch räuchern, ne? Denke ich auch mal. Meine Frau ist da mehr so für. Ich hatte zwar immer schon mal gesagt, so aus Spaß, lass uns mal einen Räucherofen hier neben setzen, weil das einfach zu dem Smoker passt, den ich beim Nachbarn gebaut habe. Sag ich, es fehlt hier nur noch ein Räucherofen irgendwo. Ja, und dann hatte Bob mich halt auf den richtigen Fuß erwischt, oder meine Frau, ne? Mit dem Räucherofen. Das hat er noch nicht lange gedauert, haben wir direkt ins Auto reingepackt. Jo, noch nicht. Also ich habe so einen kleinen Aalschrank gekauft. Hier in Cottbus ist so ein Angelladen, VF Angelsport heißt das, ist auch, glaube ich, im Internet. Und die haben so einen kleinen Räuchershop mit. Und kriegst, also ich glaube, ich habe 60 Euro damals bezahlt. Kriegst du 6 Fische rein, kannst du, also für Familie selber ist das einwandfrei. Das geht fix. Seid ihr so eine Fischhochburg da oben in Peitz? Ist das da bei euch so? Weil ich meine, der Peitzer Karpfen, ja. Also Peitz ist für den Fisch eigentlich bekannt. Okay. Ist sehr untergegangen, sag ich mal, nach der Wende. Also geografisch seid ihr aber noch Inland. Ihr seid jetzt nicht See, oder? Wir sind Festland. Wir sind pures Festland. Also ihr habt jetzt nicht Küste vor der Haustür? Nee, gar nicht. Oh, okay. Also Küste immer mindestens 400 Kilometer fahren. Dann bin ich an der Ostsee. Ah, okay. Ja, ich hatte mich halt irgendwo gewundert gehabt. Ja, gut, mein Gott, ich meine, Bremer Stadtmusikanten haben auch irgendwelche Viecher da aufgestapelt und so. Gut, wir haben hier in Nörten, also Wahrzeichenmons ist der Keiler, ne? Also hier, Wildschwein, Keiler. Ja, die machen auch sehr leckeres Bier. Dabei ist es eigentlich, es ist jetzt kein hochwertiges Bier, aber der Bob trinkt es gerne. Ja, bei dem Preis, den ich da bezahlen musste, muss ich sagen, muss man das auch genießen und als gut befinden. Zumindest da in dem einen Laden, wo wir da waren. Wir waren dieses Gehöft, wo wir da waren, dieses umgebaute Heidewitzka-Kapitän. War teuer, also, oder was? Ja, ich habe für den halben Liter 5 Euro bezahlt. Das fand ich schon teuer. Ja, kannst du mal sehen, Alter, wo ich herkomme. Ist ja wahrscheinlich mehr aus Tradition dann, ne? Genau, aus Tradition mal 5 Euro. Ja, gut, aber ich glaube, das ist bei allen Bieren so. Ich zahle hier für, und das wirst du ja auch bezahlen, wenn ich jetzt eine Kiste Augustiner, ganz liebe Grüße an Klaus, kaufe hier, die zahle ich auch 17, 18, 19 Euro für. Klaus lacht sich kaputt, der zahlt da wahrscheinlich, was weiß ich, 9,95 Euro für oder keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, ich liege, glaube ich, hier bei knapp, wenn er im Angebot ist, bei 20 Euro, sonst liege ich knapp bei 25 für den Kasten hier. Ja, siehst du, na gut, also 18, 19 Euro. Ja, aber weil es ist es halt kein Standardbier, wie was weiß ich, Warsteiner, Veltins, Krombacher, das, was on mass kriegst oder so. Wenn du halt ein spezielles Bier haben willst und wenn wegen mir auch Nörden-Hardenberger, dann zahlst du halt ein bisschen mehr, ne? Aber du warst doch mal bei mir und wir waren doch dann beim Grafen da irgendwie in einem Restaurant. Da haben wir auch Angst gekriegt, was man für Coca-Cola bezahlen kann, ne? Ja, das stimmt wohl. Das war genauso teuer wie mein Bier, was ich mir geholt habe. Also, aber wie gesagt, also wenn du meinen Podcast, meine aktuelle Folge hörst, dann weißt du, was du für eine Therme bezahlen kannst. Ja, da muss ich mal... Ich weiß ja gar nicht, du hast mir auch erzählt letztens, was zahlt ihr für den ganzen Tag Therme bei euch? Therme, ich glaube 38 Euro. Pro Person? Ja, klar, pro Person. Wenn du Saunalandschaft dabei haben willst, dann bist du bei 38 Euro. Ach, und ich jaule rum über 26 Euro. Das ist ja eine Frechheit, Alter. Alter, ich zahle bei uns hier für den ganzen Tag Sauna und Schwimmbad 18 Euro. Ja, das ist natürlich schon, ne? Gut, ich weiß natürlich nicht, was für eine Sauna ihr habt. Vielleicht kriegt ihr da auch noch so irgendwie kostenlose Lumi-Lumi-Massage dabei oder so. Ich weiß es nicht. Also. Lumi-Lumi-Massage. Ja. Aber ist bei uns auch. Also Standard-Eintritt Erwachsener den ganzen Tag in der Therme sind 24 Euro. Ich glaube, Sauna musst du dann extra noch, sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Ja, das hast du bei uns auch, wenn du den ganzen Tag mit pro Wachsen bist, auch so bei 24, 25 Euro. Nur halt die Sauna, wenn du die noch den ganzen Tag als Tageszeit dazu hast. Ja, bei uns ist es halt so, du kannst Schwimmbad buchen, das weiß ich nicht, was es kostet, das kostet nicht so viel. Du hast ein Riesenangebot an Schwimmbad oder du buchst einen ganzen Tag Sauna, das kostet 18 Euro, hast dann aber die komplette Möglichkeit, das Schwimmbad zu nutzen. Okay. So, und jetzt, wo ich da war, in Thale war es so, aber hört einfach meinen Podcast, da ist es halt einfach so, du zahlst 18 Euro am Wochenende für Planschebecken und wenn du dann rüber in die Sauna willst, zahlst du nochmal 8 Euro extra. Es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nur Sauna. Das nervt mich halt. Ich meine, gut, bei uns ist es ja auch nicht so. Du kannst ja nicht auch einfach sagen, ich möchte nur Sauna. Wenn du Sauna bezahlst, bezahlst du auch Schwimmbad. Aber 38 Euro? Nee, würde ich nicht bezahlen. Also keine Ahnung. Also wo ist das? In Aachen oder wo ist die Sauna? In Aachen, ja. Carolus Therme heißt das. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch einfach andere Vorstellungskräfte. Ich will da jetzt nicht mich in ein Fenster lehnen. Vielleicht muss ich erstmal die richtige Therme sehen. Also das, was ich mir dann Thale angeguckt habe, da kann Göttingen locker mithalten, beziehungsweise also im Schwimmbereich hat Göttingen allein, glaube ich, 3 oder 4 Becken mehr alleine schon. Das ist alles gut und schön. Also auch diese Therme in Aachen lohnt sich schon. Die ist schön, aber wir machen das meistens so, weil meine Frau ist eh keine Saunagängerin, alleine habe ich keinen Bock. Großartig, weil das macht uns meine Frau da, ne? Den ganzen Tag alleine rumplanschen ist dann auch blöd. Mhm. Wir nehmen uns dann immer so 2 Stunden oder so, dann bist du bei 12 Euro oder so. Ja, das geht ja. Idiot. Aber du hast auch immer 50 Kilometer Anfahrt, und da ich unheimlich gerne ein Saunagänger bin, habe ich mir jetzt gedacht, okay, im Fitnessstudio kriege ich das für 4 Euro mehr. Ich kann da jeden Tag hingehen, wenn ich möchte. Ne? Tja, das ist ja ein Ansporn für mich, dass ich Girard besuchen muss dieses Jahr, und dann sage ich, Girard, komm, wir beide fahren schön schick beide in eine Sauna, lassen dann so ein bisschen den Bimbam baumeln und dann... in der Frauensauna. Ja, da, also wie gesagt, das hörst du auch mal im Podcast, also so den Oberkracher fand ich dann halt noch, also du kennst ja mit Sicherheit auch so einen Salzpeeling-Aufguss, kennst du auch, ne? Ja. Da musst du in Thale, musst du das vorher buchen und musst für dieses kleine Salzfässchen nochmal 1,50 Euro bezahlen. Das ist im Preis nicht drin. Ich sag, was stimmt denn mit euch nicht, sag ich. Weil ich schade finde, die haben in Aachen eine Therme, haben die unheimlich abgebaut. Die hatten früher so eine Karawanserei, hieß das. Da war wirklich so ein Riesenraum, der war nur komplett mit Wüstensand gefüllt. Da konnte sich halt drauflegen. Und dann hat's halt Brennen, quasi in so einer halben Stunde. Heißer Wüstensand. Ja, und dann hattest du so eine halbe Stunde so quasi so Sonnenaufgang, Sonnenuntergang-Imitation. Das war unheimlich entspannt. Und die hatten so ein, wie nannte das sich das? Totes Meerbecken oder so? Weißt du, wo du quasi oben schwimmst, weil der Salzgehalt so hoch ist. Ach, sehr geil. Also ich weiß. Aber das haben sie leider alles weggemacht. Ich weiß von einer Sauna bei uns hier in der Region. Also ich werde nochmal so ein Wellness-Sauna-Wochenende machen mit meiner Frau. Ich weiß von der Sauna. Das habe ich auch nur gehört. Das werde ich jetzt nicht bestätigen. Also wenn es denn so ist, dann werde ich sagen, da fahrt hin, da geht das. Es gibt eine Sauna, wenn du dann auf, da gibt's ein Weißbieraufguss. Und wenn der Aufguss fertig ist, kriegst du ein alkoholfreies Hefe hinterher. Mm. Ja, ist ja irgendwie, man sagt ja auch nach dem Lauf und so, alkoholfreies Hefe wegen isotonisch und so, ne? Und ja. Mhm. Okay, wenn es jetzt nicht unbedingt noch, wenn es jetzt alkoholfrei nicht wäre, wäre es vielleicht interessant auch. Es geht, du bist aber auch ein Versoffener. Was denn? So ein schönes, kaltes Bier in einer warmen Sauna, gibt doch nichts Schöneres. Apropos, ja, ich hol mir auch mal eins. Apropos Saufen, mein Eierlikör ist alle. Also, das auch noch. Ja, zu Weihnachten habe ich ja so leckere, das war lecker, das Zeug. Das habe ich mit meinem Nachbarn Murat, innerhalb von einer halben Stunde war die Pulle leer. Ich sag, und jetzt? Ich sag, Gerard, die Flasche war zu klein. Das Schlimme ist, ich habe da noch nicht selbst einen Schluck von getrunken. Wir hatten hier 3 Liter aufgesetzt und alles war weg. Murat sagt zu mir, wer ist Girard? Gib mir die Nummer. Der soll sofort das Zeug hier anliefern. Das ist total lecker. Ich sag, der kann auch Eierlikör. Ja, Eierlikör, geil. Ich sag, ja, ich habe schon 1000 Mal gesagt, Eierlikör. Der hat so einen teuren Thermomix und der verstaubt doch bei euch, oder läuft euer Thermomix noch? Nö, der läuft noch, Nur mittlerweile wird der mehr für Einhornpipi gebraucht. Was ist denn Einhornpipi? Frag mich nicht, irgendein Gesöff, wann ich nicht anrühren will. Ist auch wieder so eine Schnappsorte, aber irgendwas mehr für Mädels. Okay. Das nennt sich Einhornpipi. Das sieht doch so schön rosa aus. Das ist irgendwie, ja, nicht nur mit dem Zeug, was ich mir in die Kehle schütten möchte. Kann man das googeln? Warte mal. Einhorn. Ferrar, gibt es da irgendwo ein Rezept dazu? Wahrscheinlich bei meiner Frau irgendwo, ja. Einhorn-Pipi-Likör. Da steht's. Nicht nur für Mädels. Thermomix-Rezeptwelt. Na gucke, Girard hier. Das ist so Himbeeren, Heidelbeeren, Vanillezucker, Korn. Klar. Ach, ich schmeiß es mal in links rein. Ich höre mich selber. Wer ist das? Das ist bestimmt Marc. Gerade was sagen. Dann sprich, Marc. Du hast es gerade selber gesagt, dass du es unten reinschmeißt. Ja, da ist es. Einhornpipi. Der war lecker. Aber schön mit Weizen gestreckt, das hört sich gut an, ne? Was, Einhornpipi mit Weizen? Ja, Weizenkorn ist da drin, ne? Oder ist es das Korn selber? Ich dachte, das wäre der Schnaps. Die Sache ist ja die bei diesen ganzen selbst angesetzten Dingern. Ich meine, okay, beim Eierlikör, da würdest du es merken, aber diese ganzen, was weiß ich, wie heißt denn das hier, nimm zwei, ob du da jetzt Korn oder ob du da jetzt Wodka reinmachst, das merkst du nicht. Also, vertue dich da nicht mit. Also, du merkst es schon. Echt? Ja, doch, du merkst also es. Also, beim Eierlikör schmeckst du es sofort. Ja, das habe ich ja gesagt. Eierlikör, ja, klar. Eierlikör merkst du mehr, da hast du recht. Aber bei den ganzen anderen Schnappes merkst du es auch. Echt? Also, ja. Ich meine, gut, Salmiakki muss Wodka rein, ist klar. Salmiakki. Tja. Björn, falls du das hörst, habe ich auch schon lange nicht mehr getrunken. Was? Wer? Der Björn. Oh, dann baue ich dir mal einen Salmiakki. Ja, ja. Gérard, hilf mir mal. Ich meine, ist jetzt zwar jetzt Content für morgen eigentlich. Die Pins sind immer noch nicht da. Wo sind sie, Alter? Ich kann da gerne mal. Das heißt, nee, gar nicht wahr. Halt doch, die sind da. Sie liegen bei der Post. Sorry. Ah, okay. Ich habe ein Paket bei DHL liegen. Ja, dann sind die das. Wollte gerade sagen. Du hast ja nicht ernst. Doch, ich habe mir ernsthaft echt selbst geschickt. Schlimm ist, das ist schon das zweite Mal dieses Jahr. Gérard, wir schreien alle, wo sind unsere Pins fürs Geocachen? Und Gérard sagt, die habe ich weggeschickt. Und dann schreibt Gérard dann damit das. Sie sind angekommen, ich habe es mir selber geschickt. Das machen die in den Coin-Gruppen doch auch immer, ne? Die schicken sich doch auch immer selber. Ja, genau. Ja, aber das ist aber mit Absicht irgendwie. Aber die kommen dann auch da an, wo sie ankommen. Aber Gérard hat die ganzen Pins bekommen von uns und hat sie dann aufgeteilt. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du 10 Sets behalten zum Verlosen oder irgend sowas, ne? Ja, weil ich mir das gedacht habe, weil was soll ich jetzt mit verschicken? Das ist ja albern. Ja, ja, genau. Und die verlosen wir dann, die oder was weiß ich, was wir damit machen. Das machen wir dann sporadisch. Und schickt sich das Zeug selber. Und ich sage, wo bleibt das? Ja, aber Gerardi, aus der Nummer kommst du wieder raus. Du machst einfach noch ein schönes Foto und einen Post. Vielen Dank an den Unbekannten und freust dich drüber. Ja, genau. Vielen Dank an die zwei Unbekannten. Vielen Pins. Ich hab vorhin noch zwei Themen ins Telegram geschrieben. Ich hoffe, Björn oder du, ihr habt das nochmal übernommen ins Skript, weil ich hatte das Face of Death Skript offen. Ich wollte ja, nicht, ich guck gleich rein, dass ich lag gerade in der Wanne, als du die geschickt hattest. Aber ich habe das wirklich mit den Pins, das habe ich dieses Jahr schon das zweite Mal. Ich hatte das dieses Jahr letztes Jahr beim Paket auch schon mal gehabt. Das Problem ist, ich verschicke normalerweise per DHL. Wenn ich aber was hab, was dringender weg muss, dann mache ich das per Hermes. Weil ich da die Möglichkeit habe, das halt auch mal abends nach der Arbeit abzugeben, weil ich bei der Post nicht habe. Und die haben den Absender und den Versender genau andersrum wie DHL. Und da ich das von DHL so gewohnt bin, weißt du, trage ich einfach nur so quasi so blind ein. Ich muss allerdings aber auch sagen, also den Wink mit dem Zaunpfahl gehört beim Bob. Ich habe dem Bob jetzt seine Kringel geschickt. Ich habe es echt vergessen. Und habe geguckt, das kriegst du bei DHL auch hin. Ich muss dir mal anschreiben, den Bob, ob die Kringel angekommen sind. Der hat sich noch nicht bedankt. Ja, das war jetzt für Bob ein Wink, ne? Bob, sind die Kringel da? Ich kann das ja mal jetzt live Twitter machen. Wie macht man das denn? Ich muss eine Nachricht schreiben. Weißt du, wie man twittert oder nicht? Da muss ich ein Ad-Zeichen setzen und dann Bob, was steht denn hier? Wenn ich jetzt BO eingebe, Bonsai wollen wir nicht. Wir wollen B machen. Bob, Bobbycar 3, Bobson Bob 1970, das ist er doch, ne? Das wird er sein, ja. Sind die Kringel, schreibt man Kringel, ja, Kringel da. Ihn ein paar Donuts kaufen, die wollte ich dann einpacken, wollte die Donuts verschenken, 2 Stück, und wollte ihm die Verfolgungsnummer schicken von DHL, hier deine Kringels kommen. Ja, geil. Kannst ja an den Ohren hängen, die Kringels. Die passen aber nicht auf mein HMC 660. Das wäre natürlich noch gewesen, ja. Oh, hier, der Balkonchef ist da, die Putze. Er hat sein Mikro noch aus. Nee, Ah. Wunderschönen guten Abend. Die Fahrausweise bitte. Ja, Sie haben noch, Sie haben noch 10 Minuten Zeit, Herr Backhaus. In zehn Minuten sind wir bei, gehen wir beide ins Kabinett. Ja, 10 Minuten ist ja super. 10 Minuten, das reicht ja für 2 Bier. Sauber. Ach, wo du gerade hier bist, Prost, Klaus. Ja. Ich habe ja vor dich im Sommer, zu besuchen, ne? Ja, das hörte ich schon. Ich werde ja mit leichtem Wohnmobil anreisen. Mit leichtem Wohnmobil? Ja, so kurz bevor ich da bin, wäre es nett, wenn du eine WhatsApp-Nachricht schicken müsstest oder könntest mit so 10 bis 20 Kästen Augustiner, die ich dann mit nach hier nehme, weil bei euch sind die billiger. Hast du schon ein ungefähres Zeitfenster, wann du dahin fährst, Gerard? Rein theoretisch auf jeden Fall die ersten 3 Wochen von den NRW-Sommerferien. Ja, das ist im Juni, oder? Juni, genau, Juni. Am 17. Juni fangen die an. Ich denke dass wir so auf die letzte Woche hinausgehen. Das ist gut, da fange ich gerade mit meinem Urlaub an, wenn ich nicht Praktikum im Krankenhaus machen muss. Ich würde mich dann mit dir mal kurz schließen. Gerard, fährt deine Familie mit? Ja klar, fährt meine Familie mit, das ist Jahresurlaub. Die fahren in Urlaub, da fahren Familien mit normalerweise. Okay, könntest du deiner Tochter und Frau klar machen, dass die auf dem Ponyhof von Klaus seiner Frau schlafen müssen, Klaus, kannst du Gäste bei dir unterbringen? Stehend, ja. Okay. Ich würde stehend auf dem Klo schlafen, war klar. Ach, das sehen wir dann. Also irgendwie würde ich es lustig finden, wenn ich mit dazu stoßen würde. Aber das machen wir dann mal kurzfristig. Also ich habe ein sehr schönes Dreimannzelt, was schnell im Garten aufgebaut ist, notfalls. Also Klaus, wir haben eine wunderbare Podcast-Folge aufgenommen. Das will ich hoffen. Ja, mit dem Marc, der sich gar nicht verabschiedet hat. Ich glaube, wir haben sogar die allererste Aufnahme, wo der Nachtzug was sagt. Der hat Hallo gesagt. Wir haben eine Stimme vom Nachtzug. Der sagt Hallo. Ich glaube, das haben wir aufgenommen noch. dem Urbiwan haben wir auch. Was wir so ein bisschen vernachlässigt haben, ist unsere Video YouTube Playliste. Wir waren alle nicht pinkeln, aber ich denke mal, wir machen jetzt mal die Nummer durch, und damit Klaus auch so ein bisschen Schneidearbeit hat, ich würde mir jetzt so zum Abschluss würde ich mir jetzt noch einen Song für die YouTube-Playlist vom Raucherbalkon wünschen. Das ist so eine passende Nummer, die ich da eintragen würde, jetzt gleich in die YouTube-Playliste, weil wir sind das einfach hier alle. Ich würde aber gerne noch eintragen, David Bowie Heroes. We could be heroes. Das ist sehr schön. Ja, dann tu das. An dieser Stelle horcht mal kurz rein, wir hören uns gleich wieder. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Der Gerard hat's kaputt gemacht. Warum? Ja. Der Klaus wollte aber zum Schneiden haben, oder nicht? Ja, nee, der Klaus wird da einen super Jingle reingeschnitten haben. Also, das weiß ich. Ja, da steigen wir schon irgendwas. Das kriegen wir schon. Das ist kein Problem. Und ab sofort auch auf unser YouTube. Das könntest du übrigens mal machen. Du könntest übrigens mal diese YouTube-Playliste mal wieder mit verlinken. Also damit wir wieder ein paar Follower haben. Damit ihr auch einfach mal hört, was für tolle Musik wir da drauf haben. Ja, das können wir natürlich jederzeit mal machen. Ja, und an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie schnell ich das Ding hier durch Auphonic-Jahre und es hochgeladen wird. Ein Aufruf an alle Hörer, weil bis Samstag werdet ihr diese Folge schon hören. Klaus möchte am Samstagabend, ich werde natürlich zugegen sein und der Gerard wird auch zugegen sein, eine weitere Folge für den Raucherbalkon aufnehmen. Sprich du einfach mal, was los ist. So, damit es geht um das Lego-Spielzeug, oder? Ja, genau. Ja, jetzt ist es so. Ich habe vorhin eine Nachricht gekriegt von dem Uli vom, wie heißt das, Radio Mobil Podcast, der ist da sehr begeistert, der hat aber leider keine Zeit am Wochenende. Ah. Das heißt, wir können uns gerne treffen und irgendwas anderes machen. Ah, okay. Das ist kein Problem. Also Lego fällt aus, aber wir nehmen auf. Ist verschoben auf eine Woche später. Da hat er Zeit, da kommt er und erzählt uns mal, warum Lego-Spielen für erwachsene Männer so spannend ist. Jo. Das kann man sich immer anhören. Dann sage ich einfach mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Lauschen. Wir hören uns demnächst. Tschüss, macht's gut. Tschö. Tschö. Servus.